Makes fun. A couple of days we played in Zagreb, and for some bizarre reason, the club in Zagreb thought it would be best to advertise us with a 41-year-old picture. I mean, it's not even the same people. What is it? Are we so ugly that I didn't understand. Ich bin auf meinem Berg. In meinem schwarzen Garten. Zwischen Himmeln eingeklemmt. In der Enklave meiner Bahn. In der ich mich versteck. Vormals tiefe Wälder, Bergketten vielleicht Eis. Eine messinggelbe Sonne verbricht ein Paradies. Zwischen Cis und Diastole, eingeschlossen der Moment, getragen von den Vögeln, die hier zugange sind, in der Enklave meines Herzens, in der ich mich verliere. In der Gorni-Karabach. Ich steig den Berg herunter, geh ins eine oder andere Tal. Es ist geplackt in allen Farben, in der Karabach. Fressen die Pflaumen aus dem Baum. Die andere Stadt mich lieb hat. Der Klage meiner Wahl, in der ich mich verberge. In der Gorni-Karabach. Nagorni-Karabach.